Die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru und die brasilianische Marcha Verde würdigten kürzlich in ihren Beiträgen den Staatsführer Koreas Kim Jong-un. Darin wurde hervorgehoben, Marschall Kim Jong-un, der die Sache von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, Helden der koreanischen Nation, fortsetze, verstärke und entwickle die DFRK zu einem gedeihenden Land und zur Atommacht im Osten. Er sei ein großer Mann, der mit hervorragender Führungskraft und Entschlossenheit, starker Courage und Kühnheit die bewundernswerten Ereignisse hintereinander herbeiführe.